Yes, please. Hallo? Hier ist Heidemarie Kowalski aus Deutschland. Hi, this is Heidemarie Adenauer from Germany. Adenauer? Yes, yes, he was my grandfather. Grandfather, ich möchte mit Richard Nixon sprechen. Stellen Sie mich bitte durch. This is the president speaking. Hi, Mr. Nixon? Yes. Ich rufe im Auftrag von Rudi Dutschke an, der hier bei uns auf Station liegt. Sie sprechen mit Nachtschwester Heidi. Ein Attentäter hat ihm in den Kopf geschossen. Er liegt hier im Bett direkt neben mir. Wenn Sie nicht in den nächsten 2 Wochen Ihre Truppen aus Vietnam abziehen, wird er sterben. Rudi lässt ihn ausrichten, dass Sie und Ihre Familie dann ebenfalls sterben werden. Er hatte nämlich eben eine göttliche Vision und ich habe das total mitgekriegt. Gott hat bestimmt, dass Ihnen, Ihrer Frau und Ihren Töchtern die Haut wie von Napalm verbrennt, wenn Sie den Krieg nicht beenden. Wir möchten Sie warnen, Richard. Genau so. Die Mondscheinbraut, Hörspiel von Anna Pein. Heute haben wir den 12. September 1962. Heidi ist mit Mutter und Oma bei Nachbar Heinz Lohmeier zu Besuch. Heidi. Denn er besitzt bereits einen Fernsehapparat der Marke Saba Schau ins Land. Daher weiß man, dass es in den USA, in Texas, wo der amerikanische Präsident eine Rede hält, heute außerordentlich heiß sein muss. Denn die Zuhörer wischen sich immer wieder den Schweiß von ihren Gesichtern. Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Mama, was hat er gesagt? Psst! Aus! Hast du aus! We choose to go to the moon. Wir haben uns entschlossen, zum Mond zu fliegen. Wir haben uns entschlossen, in diesem Jahrzehnt zum Mond zu fliegen. Und noch andere Dinge zu unternehmen. Auf den Mond? Oh, wie frisch er ist und selbstgewiss mit seinem blendenden Gebiss. Platt, groß und gottlos. Oh, Kennedy will auf den Mond fliegen? Noch liegt der Russe vorn, meine Damen. Lunik, Sputnik, Gagarin und Laika, die Heldenhündin. Brav, also brav. Was für eine Heldenhündin? Die Russen hatten eine Hündin in einer Rakete in den Weltraum geschickt, wo sie verglühte. Laika ist für den Fortschritt der sozialistischen Menschheit gestorben. Warum hat Gott denn sowas zugelassen? Falls es Gott geben würde, so hätte er das erlaubt. Weil Gott Fortschritt wäre, falls es ihn gäbe. Aber es gibt ihn nicht. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wie sagte gleich Gagarin? Dunkel genossen ist der Weltraum. Sehr dunkel. Was für ein Gagarin. Heinz, Ihr 9-mal kluger Mund ist für mein Kind sehr ungesund. Kille, kille, wau, wau. Der Bolschewist ist Antichrist. Ich möchte doch sehr bitten, dass er nicht meine Tochter küsst mit seinen frevelhaften Lippen. Guck doch mal hin, was er sagt. Nun, auch der Weltraum ist da und wir haben vor, ihn zu erobern. Und auch der Mond und die Planeten sind da. Und neue Hoffnungen auf Wissen und Frieden sind da. Und daher bitten wir Gottes Segen, während wir die Segel setzen und aufbrechen in das riskanteste und gefährlichste und größte Abenteuer, zu dem sich jemals ein Mensch aufgemacht hat. Onkel Lohmeier, Kennedy glaubt aber an Gott. John F. Kennedy ist der Gott des Kapitalismus. Sagt die Uhr in einer Tour. Die Heidi muss ins Bettchen gehen, sonst bleib ich nämlich einfach stehen. Heidi muss ins Bettchen gehen, sonst bleib ich nämlich einfach stehen. Heidi muss ins Bettchen gehen. Immer wenn es am interessantesten ist. 5, 4, 3, 2, 1. Schon mal den Mann im Mond gesehen, man fragt sich, wohnt der Mann denn auf dem Mond auch schön? Hat er genau wie wir eine Mondscheinbraut, für die sich lohnt, dass man ein Häuschen baut? Der Mann im Mond, der hat es schwer, denn man verschont ihn heut nicht mehr. Er schaut uns bald von oben zu und fragt, wie lang hab ich noch Ruhe? Nun ruht Heidi in ihrem Kissen, auf dem viele kleine Mädchenfiguren bunte Luftballons in der Hand halten. Nase an Nase liegt sie mit ihrem Teddybär und schaut ihm tief in die Augen. Johnny. Johnny F. Hallo, Mr. President. Und als sie ihn küsst, da ist ihr plötzlich, als ob sie immer höher flöge. Und dabei wird sie immer größer und größer. Sie begegnet einem silbernen Flugzeug. Die Passagiere reißen die Augen auf. Als ein kleines Mädchen an ihrem Fenster vorbeischwebt. Beim Kreuzen der Milchstraße hat sie einen Moment lang große Angst zu verglühen, wie Heldenhündin Laika. Aber dann fällt ihr ein, dass sie ja in diesem Falle für den Fortschritt der sozialistischen Menschheit sterben würde. Und weiter fliegt sie, bis zum Mond, wo Kennedy wohnt. John! Johnny! Heide Marie! Hier! I'll catch you all! Juhu! Yeah. Du bist meine Mondscheinbraut, für die sich lohnt, dass man ein Häuschen baut. Die kleinen Mädchen auf ihrem Kopfkissen seufzen und ein Luftballon platzt. Teddy hält seine Pfote in Heidis Hand. Sie kuschelt sich an seine Schulter. Johnny F. Hm? Willst du mal meine Haare streicheln? Hm. Du? Weißt du, warum ich kastanienbraune Haare hab? Wegen dem Kastanienbaum vor dem Fenster. Ich denke immer, die Kastanien hat Gott extra wegen mir gemacht. Du glaubst doch an Gott, oder? Johnny, jetzt sag doch mal. Well? Ein Jahr später, am 22. November 1963. Heute ist Heidemaries 8. Geburtstag und heute wird sie endlich erwachsen. Das merkt sie daran, dass ihr Geist erwacht, während ihr Körper noch schläft. Der Geist sagt, dies ist der richtige Tag, um zu prüfen, ob es den lieben Gott wirklich gibt. Hast du Mut? Bist du bereit? Sie reißt die Augen auf und es wird Licht. Strahlend weitet sich der blaue Himmel der Zimmerdecke. Ein frischer Herbstwind lässt den Fenstervorhang wehen. Der Stuhl und der Schrank, das Alpenveilchen und der Goldfisch im Glas, der Teddybär und die kleinen Mädchenfiguren mit den bunten Luftballons auf ihren Kopfkissenbezug. Alle halten erwartungsvoll die Luft an und warten gespannt, ob Gott existiert oder nicht. Heidi nimmt einen tiefen Atemzug und zieht ihr Nachthemd aus, um ihm so nackt gegenüberzutreten, wie er sie schuf, falls es ihn gibt. Jetzt! Die Ballonmädchen auf dem Kissen und Johnny F. gehen in Stellung. Heidi fasst mit beiden Händen das Bettgitter. Sie springt hoch und nieder und sie wagt es und sie sagt es. Gott ist ein Pisspot. Gott ist ein Pisspot. Gott ist ein Pisspot. Gott ist ein Pisspot. Der Vorhang erstarrt im Wind. Stuhl und Schrank erzittern. Entsetzt hebt Johnny F. die Pfoten. Der Goldfisch und das Alpenveilchen halten sich die Ohren zu. Und die Mädchen auf dem Kopfkissen lassen ihre Ballons los. Heidi zieht den Kopf ein, atmet tief und hält sich am Gitter fest, denn ab sofort ist alles möglich. Zum Beispiel, dass ihr federleichter Leib zusammen mit den Luftballons durch das Kinderzimmerfenster segelt, vorbei am herbstlichen Kastanienbaum, den er einst nur für sie gemacht hatte. Meine schönen Kastanien! Und es ist ihr, als ob sie immer höher flöge. Und dabei wird sie immer größer und größer. Sie begegnet einem silbernen Flugzeug. Die Passagiere reißen die Augen auf. Als ein Mädchen, nackt, wie vielleicht Gott sie schuf, an ihren Fenstern vorbeischwebt. Und wups, würde sie als erwachsene Frau vor seinem Thron landen, um sich für diese uralte Sache an ihrem 8. Geburtstagsmorgen zu rechtfertigen. Gewappnet wartet sie. Sie bemüht sich, den eventuellen Negativkontakt zwischen ihr und Gott, diese einmalige Chance, nicht durch kleinliche Gefühle wie Angst, Trotz oder Neugierde zu verhindern. Aber ihr Herz klopft verräterisch laut in der langen Stille. Hallo? Hast du mich gehört? Gott? Nichts ist geschehen. Gar nichts. Da kommt ein zitternder Seufzer von ganz alleine aus ihr heraus. Jetzt fängt ihr Geist an zu spotten. Froh bist du, dass nichts Schlimmes ist passiert. Gib's zu. Du bist ja selber nämlich wichtiger als Gott. Vielleicht war er ja gerade woanders und hat mich nicht gehört. Der Geist sagt, mit dieser Ausrede habe er gerechnet und lässt sie wissen, sie sei ein ganz gewöhnliches Kind. Zu schlecht, um gut zu sein und zu feige, um schlecht zu sein. Das lässt sie sich nicht sagen und ruft laut, Gott gibt es gar nicht. Da schweigt der Geist. Sie blickt nach oben und bemerkt zum ersten Mal, dass der blaue Himmel über ihr in Wirklichkeit bloß eine normale Tapete ist. Oh, du mein Geburtstagskind. Warum nur bist du nackt? Es weht ein kalter Winterwind. Naja, kein Wunder. Das Fenster ist ja auch auf. Wo ist denn Oma? Ich bin hier. Oh, ein Glück. Wie glänzen deine Augen. Wie blass sind deine Wangen. Wie kalt die Hände und wie eis der kleine Po. Wir wollen dich wärmen. Da macht Heidi ein Zelt aus der Bettdecke und Mutter und Oma schlüpfen hinein zu ihr. Erleichtert und froh ist sie nun, dass Mama und Oma noch am Leben sind. Nichts ist geschehen. Nichts. Gar nichts. Ein gottloses Glück. Das Erwachsensein ab 8. Aber denkste, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, große Sünden bestraft er etwas später. Am hellen Mittag in Amerika, am dunklen Abend in Deutschland. Es tanzt ein lieber Wurzelmann in unserem Haus herum. Irgendwann zwischen Coca-Cola und Negerküssen, während Eierlaufen und Topfschlagen oder beim Auspacken der Geschenke, da lässt Gott ihn erschießen. Präsident Kennedy ist heute Abend um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit an den Folgen eines Attentats gestorben. Ein bisher noch unbekannter Mann hat mehrere Gewehrschüsse auf ihn abgefeuert. Bluttransfusionen konnten Kennedy nicht mehr retten. Mama! Heidemarie, ruh. Halt's Mündchen zu. Oma? Heidemarie, still! Sprich nicht so schrill. Ladies and gentlemen, the President of the United States, John Fitzgerald Kennedy, is dead. The President is dead. Let us pray. Jetzt gehen Oma, Mama und Heidi rasch zu Herrn Lohmeier rüber. Herr Lohmeier scheucht den Hund vom Sofa. Hasso, aus! Raus! Setzen Sie sich, meine Damen, setzen Sie sich. New York, die größte und wichtigste Stadt hier in Amerika, hat in diesem Augenblick die schreckliche Nachricht aus Dallas in Texas noch nicht richtig erfassen können. Und Heidi sieht immer wieder und immer wieder, wie Jackie sich im Auto über ihn beugt und schreit und all die vielen Bilder von ihm mit der schönen Locke auf der Stirn. Fernsehen und Rundfunk unterbrachen ihre Sendung. Tod, Tod, Tod schießt es aus dem Fernseher heraus. CIA, Mossad, Mafia. Schießt es aus Herrn Lohmeier heraus. Warum? Warum? Warum? Arme Jackie, arme Jackie, arme Jackie. Und Heidi erinnert sich, wie sie ein Jahr zuvor Kennedy und dem russischen Präsidenten mit eindringlichen Briefen ins Gewissen redete. Lieber Herr Chruschtschow, ich habe gestern bei Onkel Lohmeier Fernsehen geguckt und habe große Angst vor einem Krieg. Denken Sie bitte an uns Kinder. Können Sie sich bitte wieder mit Herrn Kennedy vertragen und die Schiffe mit den Raketen wieder wegfahren? Ihre Heidi. Lieber Herr Kennedy, ich habe gestern bei Onkel Lohmeier Fernsehen geguckt und habe große Angst vor einem Krieg. Denken Sie bitte an uns Kinder. Können Sie sich bitte wieder mit Herrn Chruschtschow vertragen, damit die Schiffe mit den Raketen wieder wegfahren? Ihre Heidi. Nachdem daraufhin erfolgten Beginn des Abzugs der sowjetischen Atomraketen, löste der amerikanische Präsident am 20. November 1962, zwei Tage vor Heidis Geburtstag, die Seeblockade um Kuba auf. Als Geburtstagsgeschenk wurde sie als Vertreterin aller Kinder dieser Erde zu ihm eingeladen. Als John mir einen Kuss gegeben hat, das wurde fotografiert und war in der Zeitung und im Fernsehen. And do all this, and do all this, and do it right, and do it first, before this dictate is out. Nach der Verleihung des Ordens für den Weltfrieden an Heidemarie Kowalski haben wir unsere kleine Heldin für ein Gespräch ins Studio gebeten. Guten Tag, liebe Heidi. Guten Tag. Deine Mutter und dein Vater sind jetzt bestimmt sehr stolz auf dich. Meine Mutter und meine Oma. Was meinst du? Oma. Mein Vater ist im Himmel. Oh, Entschuldigung. Also, Heidi, nun erzähle uns doch bitte von deiner Begegnung mit dem amerikanischen Präsidenten. Am Abend, in einem großen Luxushotel genau in der Mitte zwischen Russland und Amerika, hat John an meine Zimmertür geklopft. Und was passierte dann? Er hat mich angelächelt mit seinen weißen Zähnen und seinen blauen Augen. Und dann hat er mich geküsst. Er wollte sich scheiden lassen, wenn ich 16 bin. Man kann schon mit 16 heiraten. Er hatte sich erkundigt. Dazu würdest du nicht mehr kommen. Kopfschuss durch die rechte Schläfe. Niemals. Tot, kommt es aus dem Fernsehapparat herausgeschossen. Warum? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich. Goodbye, Johnny. Warst mein bester Feind. Eines Tages. Mag's im Himmel sein. Arme Jackie. Mag's beim Teufel sein. Arme Jackie. Wieder Feind. Arme Jackie. Während Heidi vom Stuhl auf den Boden gleitet und ihre Wange am streichelweichen Flor des Teppichs reibt. Was sagt die Uhr in einer Tour? Nein, noch nicht, bitte. Heidi muss ins Bettchen gehen, sonst bleib ich nämlich einfach stehen. Als Gegenargument führt sie ihr ganz frisches Erwachsensein an. Aber ich bin noch schon 8. Ein Baby, das bist du. Und die Babys, die werden jetzt nach Hause getragen. Wie üblich befinden Mama und Oma sämtliche Vernunftgründe gegen das Schlafengehen als fadenscheinig. Aber heute haben sie recht. Heidi fürchtet sich vor dem allerjüngsten Gericht. Müde bin ich, geh zur Ruh, schließe beide Äuglein zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bett. Hat sie Unrecht heut getan? Sieh es lieber Gott nicht an. Es schläft das Kind, komm oder komm. Nein, ich schlaf gar nicht. Nicht weggehen. Deine Gnad und Jesu Blut. Psst. Machen allen Psst. Schaden. Machst du die Tür von außen zu, sonst kriegt das Kind heute keine Ruhe. Heidis erste Amtshandlung als Sünderin besteht darin, ihren Teddy aus dem Bett zu schleudern. So, als sei er für Kennedys Tod verantwortlich und nicht sie. Haust du ab hier! Aber schon spürt sie, wie der Heilige Geist diese unbeherrschte Tat sogleich auf ihr neu eingerichtetes Schuldkonto bucht. Schuldkonto im Plus. Die Dunkelheit im Kinderzimmer wird zu einer lebendigen Masse, die sich dort, wo ihr Bett steht, ganz langsam verdichtet. Hallo? So wie er nun überall ist und ganz besonders über ihr, die mit aufgerissenen Augen ins Schwarze starrt, das Bettgitter umklammernd wie eine dumme Ausrede. Ich hatte es gar nicht so gemeint, lieber Gott. So wie er besonders über ihr ist, so ist Teddy besonders unter ihr, auf unwirtlichem Linoleum. Und du bist gar kein Pisspot, das war doch nur Spaß. Teddy blutet aus allen Wunden. Ich sag so etwas nie wieder, ich schwöre. Bitte jetzt nicht auch noch Mama und Oma sterben lassen. Please, let me. Teddy fleht Please. In Richtung Bettgitter. Auf ihrem Kopfkissen platzen die Luftballons und die Mädchen schreien. John streckt seine Arme nach ihr aus. Sie schaut in seine blauen Augen, zieht ihn ein Stück zu sich herauf und lässt ihn, Eile mit Weile, ein wenig pendeln zwischen Himmel und Hölle. Voller Liebe und Erbarmen fragt sie ihn nach seinem Begehr. Was wünschst du dir, Daddy? Oh, Sweetheart, Ich musste nicht klagen. Aber Kälte und Schmerz lassen mich nicht sehnlicher wünschen, als dir unter warmer Decke nah zu sein. Bist du denn auch immer artig gewesen? Ich war immer ehrlich und sauber und der Jugend ein Vorbild als guter Demokrat. Da lässt sie sich erweichen und ihn schweben, hilft ihm zwischen den Gitterstäben hindurch, lässt ihre Zunge spielen und versorgt die Wunden seiner brennend heißen Stirn mit Spucke. Und von ganz allein kommt ein tiefer Seufzer aus ihm heraus. Thank you very much, darling. Und wieder segelt ihr federleichter Leib durch das Kinderzimmerfenster, vorbei am herbstlichen Kastanienbaum, den er nur für sie gemacht hatte. Und es ist ihr, als ob sie immer höher flöge. Und dabei wird sie immer größer und größer. Sie begegnet einem silbernen Flugzeug. Die Passagiere reißen die Augen auf. Wenn ein inzwischen junges Mädchen an ihren Fenstern vorbeischwebt. Da tritt der Engel bei ihr ein und sagt, gegrüßet seist du, gebenedeite. Der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht, heile Marie, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst dein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Johnny geben. Aber wie soll das gehen? Ich hab doch noch gar keinen Mann. Ich, der Heilige Geist, werde über dich kommen. Tut das weh? Der Geist lächelt mild und schüttelt den Kopf. Das Kind wird heilig und Sohn Gottes genannt werden. Aber ich bin doch erst 8. Für Gott ist nichts unmöglich. Danach verlässt sie der Geist. Und wieder segelt ihr federleichter Leib durch das Kinderzimmerfenster. Und es ist ihr, als ob sie immer höher flöge. Und dabei wird ihr Bauch immer dicker und dicker. Sie begegnet einem silbernen Flugzeug. Die Passagiere reißen die Augen auf. Wenn ein nun inzwischen hochschwangeres Mädchen an ihren Fenstern vorbeischwebt. Raus, die Maus! Schließ die Tür hier hinter dir! So, sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Oh, doch er hat 2 dicke Spitzen. Welche soll ich nur benutzen? Geben Sie die Schere, Heinz. Dann mache aus 2 ich. 1. Auweia, eine ganz gefährliche Frau. Aus! Hasso, aus! Ist die Spitze auf dem Baum. Die Spitze aus Gold und gläsernem Schaum. Der Großvater blies vor langen Jahren, als in Königsberg wir waren. Jo! Vielen Dank für Manneskraft. Möchten Sie nicht bleiben? Der leckere Gans in Ihrem Saft, ich glaub, die mag Sie leiden. Auf Gänsebrust hätt ich schon Lust. Aber Hasso, mir ist das alles viel zu heilig. Wir gehen mal runter in die Kneipe. Meine Damen, wir sehen uns. Silvesterabend bei mir? Pfirsichbowle? In das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Heidi! Oh, wie schön! Welch ein Traum von einem Baum. Bitte, Heidi, vom Weihnachtsmann. Aber ich hab doch schon einen Teddy. Der Teddy, der war nicht mehr froh. Auf seinen Pfoten quoll das Stroh, sein Fell und seine Ohren, die hatte er verloren. Er war schon alt und roch schon ranzig. Seine Augen waren übrigens die Knöpfe meines schwarzen Morgenmantels aus Danzig. Wo ist er? Wo habt ihr ihn hingetan? Der Teddy, er war alt und krank und sitzt nun auf der Wolkenbank. Ihr habt Johnny F. umgebracht! Heidi ist untröstlich. Dabei sieht der neue Teddy ganz genauso aus wie der alte Teddy, als er noch jung und gesund war. Zum ersten Mal in ihrem Leben besteht sie darauf, bereits um 7 ins Bett zu gehen. Und das am heiligen Abend. Ich will ins Bett! Wir möchten doch betonen die Gans. Mit Äpfeln und Maronen. Ich hab jetzt Bauchweh. Ich hab auch Tee. Oh. Ihr Bauch so dick und so gebläht. Was wohl darin vor sich geht? Flieder-Tee, Mutter mir deite Buch so weh. Bist du so nett und nimmst den Teddy mit ins Bett? Nein! Heile, heile Gänschen, es ist bald wieder gut. Heile, heile Mäusespeck, in 100 Jahren ist alles weg. Still ist das Kind. Komm, lass es ruhen. Der Schlaf wird seine Wunder tun. Lege den Neuen auf das Kissen. Den Alten wird sie nicht vermissen. Ich hab Bauchweh. Hallo? Und Heidi hebt ihr nach dem Tuch, legt ihn sich ganz sanft auf den Bauch und tauft seine brennend heiße Stirn mit Spucke. Und siehe, da öffnete sich ihr der Himmel. Und sie sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus, Jesus Christ! Oh, raise the song on high, his mother sings a lullaby. Oh, joy, for Christ is born, the babe, the son of Mary. Na-na. Sechs Jahre später, Sommer 1969. Heidemarie, Mutter und Oma verbringen neuerdings die Sommerferien auf Fehmarn im neuen Wohnwagen von Heinz Lohmeier. Denn er und Mutter sind nun ein Ehepaar. Nachbarschaft plus Leidenschaft entwickelt große Zauberkraft. Ein Bolschewist mit etwas Geld den Kern der Welt zusammenhält. Aus! Sind da aus! Kein Mensch mehr auf dem Campingplatz. Wie leergefegt. Das Radio, das ist frisch geputzt. Auch wenn du heute dich ärgern mutzt. Ruf mal vom Strand das Kind, damit wir gleich zusammen sind bei diesem Abenteuer heuer. Mach ich. Es regnet. Oh, hey, bist du verrückt geworden? Ich hab gepennt. Jetzt bist du eben wieder wach. Sag mal, bist du eigentlich kitzelig? Aufhören! Sag erst bitte! Oh, bitte! Total schöne Haare hast du. Kastanienbaum heißt das, ne? Braun. Kastanienbraun. Ach ja, stimmt ja. Nachts, heimlich im Mondlicht, ein Wurm durchbohrt eine Kastanie. Bitte was? Das ist ein Haiku. Aha. Ein uraltes japanisches Gedicht. Man muss sich das genau vorstellen. Woher kennst du? Nur so. Also ich bin ja eher auf politisches Bewusstsein. Ah. SDAJ. Konkrete Sache. Wir arbeiten gerade über Vietnam, Vietcong und so Themen. Wegen Vietnam habe ich letzte Woche mit Nixon telefoniert. Ach, du spinnst. Nein. Ist die Wahrheit. In echt? Ja. Heidi! Heidi! Ich muss los. Fängt ja gleich an. Hier, deine Haarspange. Oh, danke. Ihr seid gestern angekommen, ne? Ja, gestern Nachmittag sind wir. Ihr seid hier die Einzigen mit einem Fernseher im Wohnwagen. Den hat mein Alter extra angeschafft für heute Nacht. Wir stellen ihn nach draußen. Für alle. Heidi! Jetzt ist es 3:30 in der Nacht. Heidi liegt auf der Sitzbank, wo sie in voller Kleidung eingeschlafen ist. Ihr Geist erwacht, während ihr Körper noch schläft. Nachts, heimlich im Mondlicht. Ein Wurm durchbohrt eine Kastanie. Jetzt erwacht sie und bekommt einen ziemlichen Schreck, denn sie ist ganz alleine im Wohnwagen. Mutti? Oma? Hallo? Heidi, komm. Es ist soweit. Die Menschheit ist noch wach. Spute dich und greife mal ins linke Flaschenfach. Hier, Oma. Ich nehme die Gläser. Wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon einen Asbach uralt wert. Mutti? Hallo, mein Kind. Ich hab dich vermisst. Ich wollte, dass du bei uns bist. Hier ist der Fuß von Armstrong. Oh nein. No. Armstrong steht schon in dem Keller. Neil, wir sehen dich, wie du die Leiter runterkommst, sagt Justus. Jetzt kommt der Fuß. Er hat den Fuß nochmal gehoben. Brav, Sitter. Brav. Der Fuß, der herunterkam, das war der linke Fuß, also der Fuß, mit dem er zuerst auf den Mond treten sollte. Und jetzt kam von Houston die Aufforderung, geh nun vom Limm herunter. Er hält sich mit der linken Hand noch an der Leiter fest. Ein kleiner Schritt noch. Er tritt sehr vorsichtig auf, als wolle er erst die Tragfähigkeit prüfen. Die Oberfläche ist fein und wie Puder, sagt er. Ich kann sie mit meinem Fuß leicht aufrühren. Hi, na du? Hallo. Guck mal, da oben der Mond. Da läuft er jetzt rum. Wahnsinn. Vollkommen irre. Ja. Da darf ich deine Haare streicheln? Ja. Du bist eine Mondscheinbraut. Wie heißt du? Johnny. Johnny? Johnny F? Ja, Johnny F. Darf ich dich küssen? Gloria Dio nell'alto dei cieli. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, die guten Willens sind. Wir, demütiger Stellvertreter jenes Christus, der aus der Tiefe der Göttlichkeit zu uns kommt. Oh, abschalten! Jetzt spricht der Papst. Ist doch nichts Schlechtes, was er sagt. Hey, jetzt guckt ihr durch ein Fernrohr. Das ist ein Teleskop. Mit dem hast du wohl auch telefoniert. Na klar. Unbeschreibbare Grenze der menschlichen Existenz, sondern offene Schwelle zur Weite des grenzenlosen Raumes und zu neuen Bestimmungen ist. Ehre sei Gott. Kennt ihr den? Der Papst ist gestorben und kommt aus Versehen in die Hölle. Da kommt der Teufel auf ihn zu und sagt zu ihm, Willkommen, Kollege, aber hier haben wir... Heinz, wirst du dich benehmen? Ich muss mich für dich schämen. Weißt du nicht, was ich gehört und dass das alle anderen stört? Du, Johnny, glaubst du eigentlich an Gott? Weiß ich nicht. Also, das weiß ich jetzt echt nicht. Wissen tut das hier sowieso niemand. Weißt du, woran ich glaube? Dass immer genau das, was ein Mensch glaubt oder nicht glaubt, Wirklichkeit ist. Du meinst, ich soll lieber an ihn glauben? Weiß ich nicht. Hey, komm. Fingerstechen, dieses Schnarchen unterbrechen. Halt ihm mal die Nase zu, dann hat die liebe Säge Ruhe. Ist Heidi schon im süßen Traum, trotz des Rhinoceros im Raum? Wo ist denn das Teleskop? Ich such das. Kannst du pfeifen, Johanna? Gewiss kann ich das. Pfeife weiter, Johanna, denn Pfeifen macht Spaß. Deine Lippen sind blöd und deine Wangen sind. Oh, du bist es. Heidi, Heidemarie. Hallo, guten Abend. Ich wollte Sie jetzt nicht stören. Du störst nicht. Willst du auch mal durch das Fernrohr schauen? Das ist ein Teleskop. Ah, Bambino Intelligente. Was siehst du? Den Mond von nah. Sieht aus, als hätte er Pickel. Dürfen Päpste denn einfach so in den Himmel gucken? Dass sie sich doch bewegt, hat sich ja inzwischen herumgesprochen. Wer bewegt sich doch? Die Erde natürlich. Aber die eigentliche Frage ist doch, wie geht es Heidi? Ganz, ganz gut. Ach, na sowas. Wirklich? Ja, wirklich. Johnny F. und ich haben uns in Wirklichkeit geküsst. Nachts, heimlich im Mondlicht. Ein Wurm durchbohrt eine Kastanie. Haha. Ich habe Ihre Rede im Fernsehen gehört. Na, wie war ich? Toll. Das freut mich sehr, aus deinem Munde zu hören. Wie spät ist es denn? Oh, gleich schalten Sie mich per Funkübertragung zu den Astronauten. Was? Direkt zum Mond? Hello? Hello. This is Houston, Your Holiness. May I ask you, Your Holiness, whether you would be prepared to talk to Apollo 11? Ja, ich bin bereit. Yes, I'm ready when you are. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Here, from his Sternwarte at Castel Gandolfo, Pope Paul... Paul der Sechste is speaking to you astronauts. Honor, greetings and blessings to you, die ihr den Mond erobert habt. Das bleiche Licht unserer Nächte und unserer Träume. Danke, Heidi. Hier, from his observatory. Hier spricht zu euch von seiner Sternwarte in Castel Gandolfo in der Nähe von Rom aus. Papst Paul der Sechste, Ehre, Gruß und Segen euch, die ihr den Mond erobert habt, das bleiche Licht unserer Nächte und unserer Träume. Wir sind euch nahe mit unseren Wünschen und mit unseren Gebeten. Mit der ganzen katholischen Kirche grüßt euch Papst Paul VI. Ein Jahr später waren Heidi und Johnny wieder auf Fehmarn und besuchten dort das Love and Peace Festival, wo ein Gitarrengott seinen letzten Auftritt hatte. Es regnet, es regnet. Oh, ätzend. Heidi, halt mal fest. Nee, wo oben die Plane hochheben. Ja, ja, ja, die Ecke da oben, ja. Vorsicht! Oh, nee! Komm schnell! Gib mal Handtuch. Hier. Ich glaube, ich baue mal eine Tüte. Willst du auch? Nö. Hör lieber mal. Gegenwart. Ja. Elektrische Energie. Weißt du, was er gesagt hat? Er will so Musik machen, dass sie eigentlich Strahlen durchdringt und heilt. You have to go on and be crazy. Craziness is like heaven. Kiss the sky. Die Mondscheinbraut, Hörspiel von Anna Pein. Es sprachen Heidi, Vanessa Leubel, Erzählerin Karin Neuhäuser, Mutter Anne Moll, Oma Svetlana Schönfeld, Heinz Lohmeier, Peter Lohmeier. In weiteren Rollen Peter Jill Kotten, Jonas Frank, Christopher Heißler, Jan Kuhlmann, Wolf-Dietrich Sprenger, Tarek Yusbashi sowie Anouk Geske, Luana Heine, Lea Stammer, Emily Stößer und Philine Zippel. Komposition Sabine Wortmann. Technische Realisation Corinna Gartmann und Nicole Graul. Regieassistenz Christine Wegerle. Regie Oliver Sturm. Produktion Norddeutscher Rundfunk und Hessischer Rundfunk 2016. Dramaturgie Susanne Hoffmann.